Sandra, Coco, all this for boy. Yeah, bro, Benny, all this for boy. Emoji, Benny, Nick. Oh. Pass it up, yeah. Oh, Brassers auf Zelle, wollten batzen auf Schnelle, wegen Tech-Tech mit Schemm-Schemm und sonst wie Waffelle. Kriminelle Banden, Flucht vor den Beamten, hier in meiner Stadt geht man Tunnel unter Banken. Brassern, du siehst, hier wird Para verdient, wir flüchten vom Tatort ins Hochhausgebiet. Bra, es geht um Profit, so nutze bitte ich meine Liga, der Ukrainer, lässt sich rennen wie die Maria. Ich komm mit deinem Babaklan, mit Kursis und Arabern, Russen, Tschetschenern und Brassers aus Kasachstan. Und Akan, was los, Bratan? Meine Jungs lassen 10 Mädchen ackern. Nein, ich hab kein Abitur, trotzdem trage ich Jordan-Schuhe. Bra, ich auch in Johnny Spur mit Khalil auf meiner Tour. Wen willst du hier sitzen, Pico? Heb mal deine Texte auf. Auf Collect, du weißt Bescheid, ich rede nicht, ich presse auf. Zwischen Hochhaus, Blut, Jagen und Kopf. Wir hauen Batzen auf Kopf, die Spiegel und Bord. Bra, ich mach dich bankrott, geklaut schmeckt am besten. Wir sind Berliner und mit Fluchtwagen blend. Zwischen Hochhaus, Blut, Jagen und Kopf. Wir hauen Batzen auf Kopf, die Spiegel und Bord. Bra, ich mach dich bankrott, geklaut schmeckt am besten. Wir sind Berliner und mit Fluchtwagen blend. Egal ob bei Nacht oder bei Tageslicht, wir schlafen nicht, immer eine Schafe mit, aggressiv und wahnsinnig. Wir jagen dich, du wirst hart gefickt und angepisst, bevor ich Blei in dein Körper schick, wieder mal auf Beutezug. Wir bilden Räuber-Crews mit Gang-Tattoos und machen eine Menge Flus, Blunt für Blunt, Joint für Joint, in Jordans 9. Ständig rote Augen von dem Teufelszeug, Weißen von Optiken, unterm Kopfkissen, wo sie vor Kopf flitzen, Kopfstraße bis Prinzen. Dunkle Spielplätze, Kunden wollen Weed-Päckchen, bei Bullen werd ich nicht brechen. Temperamentvolle Jungs, reizt du besser, nicht du Hund. Conteste unter Nacht, kriegst du ein Messer in die Brust. Kommt 4 gegen 1, ich lass euch tanzen, ihr Clowns. So geht's ab in der Town, Berlin kommt sanft down. Zwischen Hochhaus, Blau, Jagen und Kopf. Wir hauen Batzen auf Kopf, für Spiegel und Bord. Reich macht dich bankrott, geklaut schmeckt am besten. Wir sind Berliner und mit Fluchtwagen blend. Zwischen Hochhaus, Blau, Jagen und Kopf. Wir hauen Batzen auf Kopf, für Spiegel und Bord. Reich macht dich bankrott, geklaut schmeckt am besten. Wir sind Berliner und mit Fluchtwagen blend. Zwischen Hochhaus, Blau. Zwischen Hochhaus, Blau, Jagen und Kopf, wir hauen Batzen auf Kopf, für Spiegel und Bord. Reich macht dich bankrott, geklaut schmeckt am besten, wir sind Berliner und mit Fluchtwagen blend. Zwischen Hochhaus, Blau, Jagen und Kopf, wir hauen Batzen auf Kopf, für Spiegel und Bord. Reich macht dich bankrott, geklaut schmeckt am besten, wir sind Berliner und mit Fluchtwagen blend.